rein menschlich gesehen fängt ja Venedig schon mit einer herbe Enttäuschung an. Wie gleich zur Begrüßung, nicht, kriegt man erstmal sein Auto weggenommen, wenn man ankommt. Wie meiner ist noch ganz neu, ne? Kaum 6000 runter. Die Nackenstützen, Radio, alles. Sie aber so eng wie die Brüder hier parken tun in ihrer Hochgarage. Ach, ehrlich, ich musste den ganzen Kanal Grande lang immer nur an meinen Lack denken. Ich hab Metallicfarbe und hinterher muss ich wegen einem Kratzer der ganze Seite neu spritzen. Denn die Klauerei mit Fahrradspeichen, Haarnadeln, sogar mit Büroklammern sollen die hier ja alles offen kriegen. Ich habe einen ganzen Kofferraum voll Klamotten. Und habe ich allerdings als Diebstahlsicherung unser Mama in Auto gelassen. Die sitzt mit dem Knirps in der Hand auf dem Rücksitz, falls sie nicht einpennt. Ich von innen verriegelt wegen der Papagallos. Und Thermospulle und ein Paket Butterbrote hat sie da behalten. Aber wenn sie jetzt einer von außen anbumst, das kann sie natürlich auch nicht verhindern. Naja, hoffentlich merkt sie sich wenigstens die Nummer. Und das Kanal selbst, Grande, wie gesagt, ist ja schon viel geknipst worden bei uns in der Verwandtschaft. Und sieht eigentlich auch genauso aus. Nicht bloß ein bisschen schärfer, wie bei meinem Schwager in Album. Und nicht immer der Erika im Vordergrund. Und die Autos hier sind alles Boote, nicht sogar der Feuerwehr. Nur, dass die ihr Wasser nicht aus den Hydranten holen, sondern direkt mit dem Kanal löschen. Wenn ihnen da im Ernstfall mal eine Bude brennt, dann kriegen sie außer dem Feuer noch diese Dreckbrühe in der Wohnung gespritzt. Ich war im dritten Stock. Ja, doch, ein reines Vergnügen ist das bestimmt nicht. Übrigens, Herrschaften, ist natürlich selbstverständlich, wenn Sie hier Kirchen gucken wollen, dass Sie im Innern ganz korrekt gekleidet sein müssen. Nicht der Herr nicht aufgekrempelt. Nicht die Damen, wenigstens so, dass der andere Besucher nicht von der eigentlichen Sehenswürdigkeiten abgelenkt werden. Ja, denn die Markuskirche selbst, ne, ist natürlich sehr imposant auf den ersten Blick, nicht, aber wenn man genau hinguckt, mich da erinnert die mich richtig so ein bisschen an meinen Vetter Siegfried, also beziehungsweise an den sein Eigenheim, nicht, der hat doch gebaut, wo früher der alte Sportplatz war, und hat auch 15 verschiedene Klinkersorten in seiner Vorderwand. Nicht aus geschmacklichen Gründen, sagt er. Junge Lauer, wenn man gemein ist, kann man in den Nachbarhäusern aber genau feststellen, auf welchen Baustellen er die Steine wohl gefunden hat. Die Kachel in der Badestube, nicht, hat er denselben Geschmack gehabt wie die Gießerei Engelmann, als die ihre neue Waschkauer gebaut haben. Nicht, und ob das jetzt so Türen oder Fenster sind, Stäbchen, Parkett oder Dachpfannen. Nicht, unser Siegfried, der hat bewiesen, dass man auch heute mit ganz wenig Geld sehr solide bauen kann. Hauptsache, man tut immer nur das Beste von Besten nehmen. Naja, und hier diese Markuskirche auch, nicht, wenn Sie nur mal die vielen Säulen begucken. Nicht, die haben die venedische Kaufleute überall auf der Erde zusammen organisiert. Ne? Zum Ruhme Gottes natürlich. Naja, unser Siegfried, der hat aber wenigstens keine Waschbecken abgeschraubt, wenn sie schon mal irgendwo eingebaut waren. Das ist vielleicht da der Unterschied. Aber sonst haben die Herren hier auch, also diese beiden Pfeiler haben sie aus Syrien mitgehen lassen. Die vier Männekes an der Ecke haben sie auch irgendwo abgestaubt. Und die Pferde, da ist ja jetzt so ein Verschlag drumherum. Ich sitze wohl gerade den Grünspan am Abkloppen, aber da ist Gold drunter, sind ganz berühmt. Aus der Galopprennbahn Konstantinopel sind die weg. Und so geht das weiter bis in die kleinste Einzelheiten. Ja, nur den Heiligen seine Gebeine selbst, wo die Kirche den Namen von hat, Die haben sie in Alexandria nicht erstmal runtergehandelt, weil die ja nicht mehr aus erster Hand waren. Und da haben sie bar bezahlt, nicht 50 Zechinen. Nicht, dass sie keiner was nachsagen konnte, aber genau genommen haben sie das ganze Geld wieder rausgeholt mittels Schweinespeck. Nicht, den haben sie so über diesen Evangelisten drüber gestapelt, nicht, und ihm dann als Reiseproviant um Zoll geschmuggelt. Also, dass sie genau genommen diesen Heiligen sogar für lau an Land gezogen haben. Junge, na, bei uns in der Gemeinde wird ja jetzt gesammelt für so eine neue Friedhofskapelle. Nicht, soll jeder sein Schäflein dazu beitragen, aber mal rein als Finanzierung gesehen ist diese venedische Tour doch viel eleganter. Oh, also Jusi, also wenn man hier nicht alles trifft. Ja, jetzt raten Sie mal, wo ich den herkenne. Wa? Ja, von wegen, aus Gelsenkirchen. Jo, du, da hab ich den, das muss an einem Freitag gewesen sein, nach meiner Kurzwelle. Da hab ich den kennengelernt in der Stadtbücherei. Nicht als Schutzumschlag war der auf einem Buch drauf. Und jetzt erfahre ich, dass der hier in Venedig gearbeitet hat. Sogar als Doge. Hier, der Doge Giovanni Mozzenigo. Ja, ja, sieht man da eigentlich auch an, unter seinem Kaffeewärmer. Wenn da so was Bedeutendes von sich strahlt. Ich bisschen Güte. Auch diese, können Sie sehen, diese hoheitliche Sachen. Aber auch dieses gewisse Etwas, also wenn man den eine Vorfahrt nimmt in seine Dienstgondel, dann kann der wahrscheinlich ganz schön kiebig werden. So als Herrschertyp, wahrscheinlich Steinbock in zweiten Aspiranten. So, er ist übrigens echt, ne? Also Originalölbild. Und wenn einer nach Gemälde süchtig ist, oh, dann kann sich hier in diesem Venedig einen richtigen Rausch anlatschen. So viele Bilder hängen hier rum. Nicht nur Köpfe, sondern auch Landschaften, nicht Weiber und diese ganze Symbolik. Nicht, das sind Bilder, nicht, wo immer was anderes drauf ist, als wie der Maler gemeint hat. Ich gucke sie hier. Das sieht doch zum Beispiel aus wie Artisten, die sich gerade eine neue Nummer einüben. Doch nicht ganz umgezogen zwar. Aber der Salto Mortale ist ja schon ganz schön zum Erkennen. Und der Herr will scheinbar so ein bisschen auf grüne Woche machen mit seinem Kostüm. Nicht, das obere Mädchen muss kräftig kneifen, für dass sie das Chiffontuch nicht wegfliegt. Und die Dame links sind ohne Macaronis ausgerechnet auf der Hüfte angewachsen. Genau wie bei unserer Mama der Bratskartoffel. Ja, der Dingens, also Busen wäre vielleicht zu viel gesagt. Ich aber ist doch den Blicke des Zuschauers erbarmungslos preisgegeben. Andernteils hat sie so einen Vorhang drüber gelegt, für das sich jeder selber ausmalen kann, was er will. Und sehen Sie, all diese Sachen, ich wollte der Maler natürlich gar nicht ausdrücken mit seinem Pinsel, sondern Ariadne, die Venus und Bacchus von links nach rechts. Und zwar muss der junge Mann rechts die Dicke von links heiraten, nicht? Und Venus flattert nur so dazwischen als Appetitanreger. Aber wer den Inhalt eines solchen Bildes auch nichts mit anfangen kann, allein der wunderbare Rahmen drumherum, nicht? Ist so ein Leckerbissen für jeden Kunst. Wer nicht, also für Kunst, wer da mal sagen, ein bisschen was für über hat. Ne?